Wir hatten ein paar echte Wings-Fanatiker in der Klasse. Sie diskutierten über Wings-Werbespots wie andere über Filme oder Serien. Auf YouTube gab es sie alle. Tommy zeigte mir den besten Werbespot aller Zeiten, seiner Meinung nach. Michael J., der beste Basketballspieler aller Zeiten, wandert nachdenklich in einem langen Mantel durch die Gänge eines Stadions, tauscht da und dort einen Handschlag mit einem Putzmann oder einem Security und lässt uns an seinen Gedanken teilhaben. Ich habe in meiner Karriere mehr als 9000 Würfe verfehlt. Ich habe 300 Spiele verloren. Ich habe immer wieder versagt. Und das ist es, warum ich gewinne. Und dann nur das Logo von Air Jays und Wings. Das ist der Unterschied, begeisterte sich Tommy. Andere prahlen, wie gut sie sind. Wings haben das nicht nötig. Zur Bestätigung zeigte er mir den Spot, der auf seiner Rangliste auf dem 2. Platz lag. Ein schmächtiger schwarzer Junge mit riesigen Augengläsern und überlangem T-Shirt, einer Baseballkappe mit Brooklyn in Großbuchstaben auf dem Schirm, mit dem mächtig aufragenden Michael J. in einem Basketballcourt. Yo, Spike Mars hier. Ich bin der größte Fan von Michael J. Michael, was macht dich zum größten Basketballspieler aller Zeiten? Sind es deine ausgefuchsten Tricks? Michael, ganz ruhig. Nein, Spike. Ist es dein Haarschnitt? Nein, Spike. Sind es die Schuhe? Nein, Spike. Sind es die extra langen Shorts? Nein, Spike. Es sind doch die Schuhe, Mike. Nein, Spike. Sind es die kurzen Socken? Nein, Spike. Bist du ganz sicher, dass es nicht die Schuhe sind? Ganz sicher. Mann, es müssen die Schuhe sein. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Nein, Spike. Und das Insert? Mr. J.'s Ansichten sind nicht notwendigerweise die von Wings. Bevor wir nach Amerika kamen, hatte ich noch nie Wings besessen. Meine Eltern wollten mir nie irgendwelche Modemarken kaufen. Da zahlst du nur für den Namen. Die da sind genauso gut und kosten die Hälfte. Ich sah das schon ein. Ich war ja ein verständiger Junge. Und die da waren sicher genauso gut. Sie hatten nur nicht das Flügellogo an der Seite. Die da waren nur Schuhe, aber Wings waren Jugend, Wings waren Rebellion, Wings waren unkonventionell, aufmüpfig, bunt, grenzüberschreitend. Einmal in den Ferien kam am Strand einer dieser wandernden Händler vorbei mit Uhren, Schmuck, Sonnenhüten, T-Shirts und Schuhen. Die Schuhe hatten den Flügel und sie kosteten weniger als die da. Sind das wirklich echte Wings? Ich verrate dir was, sagte er. Es ist Schmuggelware. Deshalb sind sie so billig. Kein Zoll, keine Steuern, verstehst du? Nach den Ferien zog ich die Schuhe in die Schule an. Es war das erste Mal, dass ich wegen meiner Schuhe ausgelacht wurde. Die ersten echten Wings schenkte mir Tommys Mutter zum Geburtstag. Ja, sagte Tim. Jeremy war eifersüchtig auf Wings. Ich hatte Wings aufgebaut. Wings war mein zweites Kind. Vielleicht mein erstes. Dabei schüttelte er traurig den Kopf. Jeremy musste mir immer widersprechen. Ich versuchte ihm zu zeigen, wie man einen Baseballschläger handhabt. Aber er wollte seinen hinteren Fuß nicht stillhalten. Er hat immer mit mir diskutiert. Warum denn? Was ist der Sinn davon? Ja, so trifft man den Ball besser. Was ist daran so schwer zu verstehen? Er hat keine Regeln akzeptiert, auch nicht beim Fußball. Er hat lieber Schienbeine getreten als den Ball. Mit der Zeit wollte er von Sport nichts mehr wissen. Und ich lebe für den Sport, für Laufen, Football, Leichtathletik. Später hat er das College aufgegeben, wollte Maler werden oder Schriftsteller. Aber er war nie bei irgendwas ganz bei der Sache, hat sich verzettelt. Er hat nicht diesen Zug gehabt wie ich, diesen Willen, eine Sache durchzuziehen. Und dann auf einmal hat er eine volle Kehrtwendung gemacht, hat die Prüfungen nachgeholt, Jus studiert, die Anwaltsprüfung gemacht. Ich dachte, er könnte unser Firmenanwalt werden. Als ich ihm das vorschlug, hat er freundlich Nein gesagt. Aber ich habe auch verstanden, dass er lieber für diese Organisationen gearbeitet hat, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Ich war froh, dass er sich endlich gefunden hatte. Ich war stolz auf ihn. Im Grunde war er doch so wie ich. Er hat seine Sache durchgezogen. So hat er über Jeremy geredet. Oder so ähnlich, soweit ich es mir gemerkt habe. Nach einer Woche holten mich Tommys Eltern wieder ab. Tim sagte, ich sollte ihn öfter besuchen. Ich würde ihn an Jeremy erinnern. Ich lebte mich gut ein in Tommys Familie. Wenn ich melancholisch oder traurig war, respektierten sie es. Sie behandelten mich nie wie das arme, verlassene Waisenkind. Die Eltern boten mir auch nicht an, sie Mom und Dad zu nennen. Ich nannte Tommys Mutter Marcia und Tommys Vater Paul. Die Schwestern waren Grace und Emily. 2-3 Monate, nachdem die Schule wieder begonnen hatte, begannen die Schwierigkeiten. Paul war Elektriker. Er arbeitete für eine kleine Baufirma in Arlington. Marcia arbeitete in einem Hairstyling-Salon nahe dem Stadtzentrum, wo sie zusammen mit 2 anderen Angestellten den Frauen diese unglaublichen afrikanischen Zöpfchenfrisuren machte. Habe ich erwähnt, dass Tommys Familie schwarz war? Tommys Familie war schwarz. Grace nannte mich manchmal das weiße Schaf der Familie. Sie war sehr rassenbewusst, wie viele Jugendliche. Und sie hasste es, wenn Marcia einer weißen Frau Snake Braids oder einen Chunky Mohawk machte. Sie nannte das kulturelle Aneignung. Sie hatte mich aber wirklich gern und wollte mir sogar einmal Braids machen, als besondere Ehre. Aber ich wollte mir nichts aneignen. Das, was Marcia verdiente, ging hauptsächlich für die Kreditzahlungen drauf. Das Haus hatten Paul und Marcia gekauft, als die kleine Emily geboren wurde. Weil sie damals nur einen Verdiener hatten und ihr Auto noch nicht abbezahlt war, wurde ihre Kreditwürdigkeit als so mittel eingeschätzt. Nicht ganz schlecht, aber auch nicht gut. Deswegen mussten sie etwas höhere Zinsen zahlen, weil das Risiko größer war, dass sie vielleicht nicht zurückzahlen würden. Aber für die ersten Jahre sollten die Zinsen niedrig bleiben, das war garantiert. Und sie sollten erst später, je nach Marktlage, erhöht werden können. Sie überlegten, wenn Emily größer war, würde Marcia wieder arbeiten gehen und dann würden sie sich auch die höheren Raten leisten können. Soweit funktionierte das auch. Emily kam in die Schule und Marcia bekam den Job im Haarsalon. Nur ging bald, nachdem ich zu ihnen gekommen war, die Baufirma ein, für die Paul arbeitete. Es schien, dass eine Flaute auf dem Immobilienmarkt herrschte. Viele Leute hatten Häuser auf Kredit gebaut und konnten jetzt die Kredite nicht zurückzahlen. Also wurden sie zwangsvollstreckt und ihre Häuser verkauft. Es standen eine Menge unverkaufte Häuser herum, die Immobilienpreise verfielen und niemand baute neue Häuser. Die Angestellten von Pauls Firma hatten eingewilligt, auf ein Viertel ihres Gehalts zu verzichten, damit das Unternehmen sich über Wasser halten konnte. Aber es ging kurze Zeit später doch in Konkurs und Paul war arbeitslos. Er inserierte auf Craigslist und konnte hin und wieder Reparaturarbeiten in kleinen Läden machen. Aber hauptsächlich musste die Familie jetzt von Marshas Einkommen leben. Und das sollte eigentlich die Kreditzahlungen finanzieren. Mit der Zeit geriet Marcia mit den Zahlungen in Rückstand. Ich sagte, aber mit dem Geld, das Tim für mich schickt, sollte es dich doch ausgehen. Es stellte sich heraus, dass Marcia das Geld gar nicht angerührt hatte. Sie hatte es für mich auf ein Sparkonto eingezahlt. Ich protestierte und sagte, glaube ich, ein paar sehr edelmütige und 9-mal kluge Sachen. Na gut, sie war bereit, das Geld ab jetzt für die Haushaltskasse zu nehmen. Aber für den Kredit ging es sich trotzdem nicht aus. Marcia und Paul hatten das Haus, wo wir lebten, um $300.000 gekauft. Eine Menge Leute kauften damals Häuser oder Grundstücke und die Immobilienpreise stiegen. Und weil die Immobilienpreise stiegen, gaben die Banken gern Kredite. Wenn die Kunden das Geld nicht zurückzahlen konnten, würde die Bank sich eben das Haus nehmen, das inzwischen noch mehr wert sein würde. Und weil die Banken gern Kredite gaben, kauften die Leute Häuser. Die würden ja im Wert steigen und dann wären sie fein heraus. Jetzt war die Immobilienblase am Platzen. Je mehr Leute ihre Kredite nicht zurückzahlen konnten und zwangsvollstreckt wurden, Umso mehr Häuser kamen auf den Markt und die Preise fielen, und weil die Preise fielen, wollte niemand mehr in Immobilien investieren und die Preise fielen weiter. Schließlich kam auch für Marsha die Klage auf Zwangsvollstreckung. Klägerin war die Deutsche Bank. Marsha und Paul verstanden das nicht. Sie hatten noch nie etwas mit der Deutschen Bank zu tun gehabt. Die Bank, von der sie den Kredit bekommen hatten, hieß Mortgage Lenders Network. Aber Mortgage Lenders Network gab es nicht mehr. Die hatten ihre Ansprüche an Marsha und Paul an eine Bank namens Merrill Lynch weiterverkauft. Merrill Lynch hatte Massen dieser Schuldverschreibungen gekauft, ausgerechnet, wie viel die an Zinsen abwerfen würden, wie hoch jeweils das Risiko war, dass die Schuldner nicht bezahlen würden, hatte daraus verschiedene Pakete gemacht und sie als Anleihen an Investoren verkauft. Pauls und Marshas Kredit steckte in einem dieser Pakete zusammen mit 6.000 anderen und gehörte jetzt der Deutschen Bank. Wir mussten aus dem Haus und quetschten uns erst einmal bei einer Tante von Paul in ihr winziges Häuschen. Vor Marshas und Pauls Haus stand jetzt ein Schild »Bank owned« und es wurde um $239.000 angeboten. Das war weniger, als es ursprünglich gekostet hatte, viel weniger. Und verkauft wurde es schließlich um 170.000. Und das war weniger, als Marsha noch schuldig gewesen war. »Kein Wunder, dass die Deutsche Bank wackelt«, sagte Paul. »An uns haben sie $40.000 verloren.« Ich schrieb mir diese Zahlen damals in ein Heft, weil sie mir wichtig erschienen. Die Deutsche Bank wackelte nur. Andere stürzten ein. Eine Investmentbank namens Bear Stearns hatte Bündel von Hypothekenkrediten wie den von Paul und Marsha im Wert von $18 Milliarden gekauft. Die warfen schließlich höhere Zinsen ab als die von Leuten mit hoher Kreditwürdigkeit. Und an diesem Haufen von Schulden, die Zinsen abwarfen, konnte man sich Anteile kaufen durch einen Hedgefonds. Der hieß Bear Stearns High Grade Structured Credit Fund. Wow! Und es gab noch einen zweiten, der hieß Bear Stearns High Grade Structured Credit Enhanced Leverage Fund. Zweimal wow, oder? Diese Fonds warfen am Anfang bis zu 17% Zinsen ab. Zinsen von Leuten mit schlechter Kreditwürdigkeit. Versicherungen kauften solche Anleihen, Pensionsfonds und natürlich gewöhnliche Spekulanten. Als die Hauspreise zu fallen begannen und immer mehr Leute die gestiegenen Zinsen nicht zahlen konnten, warfen diese Fonds immer weniger ab und viele Investoren verkauften ihre Anteile. Dadurch sank der Preis, darum verkauften noch mehr ihre Anteile und dadurch fiel der Preis noch weiter, bis die Fonds überhaupt nichts mehr wert waren. Das Dumme war, dass Bear Stearns diese ganzen Schuldverschreibungen mit Schulden gekauft hatte, nicht mit eigenem Geld. Von den 18 Milliarden hatten sie sich 16 ausgeborgt. Die konnten sie jetzt nicht zurückzahlen. Die, die ihnen das Geld geborgt hatten, kamen jetzt selber in Schwierigkeiten. Die, die auf wertlosen Fondsanteilen sitzen geblieben waren, kamen auch in Schwierigkeiten. Die Washington Mutual Bank ging ein. Lehman Brothers ging ein. Banken wollten keine Kredite mehr geben. Industrien konnten nicht mehr investieren. Häuser baute sowieso niemand mehr. 9 Millionen Menschen verloren ihre Jobs. Zusätzlich zu denen, die schon vorher keine Jobs gehabt hatten. Wer war schuld? In den Zeitungen stand alles Mögliche. Die Fondsmanager waren schuld. Sie hätten den Investoren nicht einreden dürfen, dass ihre Papiere sicher waren. Die Spekulanten waren schuld. Sie hätten wissen müssen, dass sie ein Risiko eingingen. Die Hypothekenbanken waren schuld. Sie hätten Leuten, die kein Geld hatten, keine Kredite geben dürfen. Die Leute, die kein Geld hatten, waren schuld. Sie hätten sich nicht einbilden dürfen, dass auch sie ein Recht auf ein eigenes Heim hatten. Aber warum eigentlich? Warum sollten sie keine Häuser haben? Die Ziegel waren da, der Zement war da, die Bagger waren da, die Betonmischer waren da, die Bauarbeiter waren da. Alles war da, um Häuser zu bauen. Nur Geld war keines da. Jedenfalls nicht bei denen, die es gebraucht hätten. Es ist doch immer dasselbe, sagte Paul, dessen Vater ihm noch von der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre erzählt hatte. Leute wie ich, die Häuser bauen, können sich kein Haus leisten. Irgendwann kracht immer alles zusammen,